Heute weiß an jeder Stimme auf der Schreiberling, wessen Mord ich ist, dessen Lüge ich sing. All die geschmierten Historiker, Kommissionen mit den Lieblingsthemen, Massenmord und Perversionen. Doch Wahrheiten von heute sind die Lügen von morgen, und so viele ihrer Leichen sind bis heute nicht gestorben. Sie sind Teil des Systems und haben mit bedacht die Geschichte auf dem neuesten Stand der Lügen gebracht. So verbreiten es die Umerziehungsakademien. Wir leben im Land, in dem die Schulterrosen blühen, und sie greifen wieder tief in ihre Mottenkisten. Geschichten aus der Gruft für echte Masochisten. Diese Geschichtswissenschaftler sind wie ein Geschwür am After. Sie nennen sich Wissenschaftler, doch sind nur ein Geschwür am After. Los Schleifen zeigt man nach wie vor Bilder von den Schienen und vom Eingangstor. Die Nasen im massiven Dreck, so wie ein Trüffelschwein. Alles andere wäre zu wahr, um schön zu sein. Unsere Geschichtsbücher werden zu Verbrecher. Almen ihre Lügen klären wieder wie im Frühjahr die Schwalben. Lieber ein Geschwür am After als diese Geschichtswissenschaftler. Lieber ein Geschwür am After. Diese Geschichtswissenschaftler, lieber ein Geschwür am After.